Zum Tag der Sonne gab es in mehreren Einheiten Nigerias Festmeeting-Seminar über die Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung, Vortrag, Bücher und Fotoausstellung und Filmvorführung. An den Veranstaltungsorten waren die Fotos vom revolutionären Leben und den unvergänglichen Verdiensten von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Fotos von Genossen Kim Jong-un bei seinen revolutionären Tätigkeiten zu sehen. Außerdem wurden ihre klassischen Werke und die Bücher und Fotos über die Erfolge der Armee und des Volkes der DVJK beim Aufbau des starken sozialistischen Staates ausgestellt. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie Kim Il-sung의 Parteigründungsmonument und Pyongyang von heute gezeigt. An den Veranstaltungen beteiligten sich die Persönlichkeiten der Parteien, Regierungen der Bundesstaaten, Organisationen und Institutionen Nigerias, einschließlich der Demokratischen Volkspartei, der Fortschrittlichen Volkspartei und des Nationalen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees und des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria sowie die Massen.